Parkplatz, auf dem Kinder spielen. Ein altes Auto, bunt bemalt. Ein Polizist mit langen Haaren. Und Löwenzahn auf dem Asphalt. Das ist die Freiheit, die ich meine, für die ich gern alles gebe. Sie ist kostbar wie Gold und doch umsonst wie die Steine. Halt sie fest, damit sie morgen auch noch besteht. Das kleine Zimmer mit den Orangenkistenmöbeln. An der Tür stehen zwei Namen auf dem Schild. Ein Gespräch mit all den Leuten im Bus und ein Typ, der auf dem Markt Gitarre spielt. Das ist die Freiheit, die ich meine, für die ich gern alles gebe. Sie ist kostbar wie Gold und doch umsonst wie die Steine. Halt sie fest, damit sie morgen auch noch besteht. Staub auf den Schuhen und vor mir die weite Straße. Ein kleines Boot, das auf den Wellen schwimmt. Ein längst zerfallener Zaun, dem keiner mehr will. Und ein Feuer, an dem ein Erwin sitzt und singt. Das ist die Freiheit, die ich meine, für die ich gern alles gebe. Sie ist kostbar wie Gold und doch umsonst wie die Steine. Halt sie fest, damit sie morgen auch noch besteht. Das ist die Freiheit.